Fast allen von Jesuiten verfassten Werken ist die Ordenszensur in Form einer vom betreffenden Provinzialoberen unterzeichneten Druckerlaubnis aufgeprägt. Aus besonderen Gründen kann dies Zensurzeichen auch fortgelassen werden. Der Wortlaut der jesuitischen Druckerlaubnis, wenigstens für die deutsche Ordensprovinz, ist stereotyp. Zum Beispiel, da das Werk mit dem Titel Biologie und Entwicklungstheorie, dritte Auflage, verfasst von Erich Wasmann, Priester der Gesellschaft Jesu, einige Revisoren der nämlichen Gesellschaft, die dazu beauftragt waren, durchgesehen und seiner Veröffentlichung zugestimmt haben, so geben wir die Erlaubnis, dass es, falls es denen, die es angibt, gut erscheint, gedruckt werden darf. Zur Beglaubigung dies von uns unterzeichnete und mit unserem Amtssiegel versehene Schreiben. Exaten, den 29. Juli 1906, Pater Karl Schäfer, Gesellschaft Jesu, Vorsteher der deutschen Ordensprovinz. Ich habe die Druckerlaubnis gerade dieses Werkes vorgelegt, weil es nicht theologischen, sondern naturwissenschaftlichen Inhalts ist und weil sein Verfasser, der Jesuit Erich Wasmann, sich aufgrund dieses Werkes dreist in die Reihen frei forschender Wissenschaftler drängt. Gleich die erste Seite seines Buches zeigt aber auch handgreiflich, wie es mit seiner freien Forschung bestellt ist. Die Zensoren und der Provinzial der Ordensprovinz, das heißt Theologen, entscheiden, ob die biologischen Ausführungen gedruckt werden dürfen. Wie mit diesem Buche, so ist es mit allen anderen. Sie mögen über Geschichte, Kunst, Mathematik, Astronomie, Botanik, Zoologie, Physik oder über sonst was immer handeln, ehe sie erscheinen, waltet in ihrem Manuskripte der Rot- oder Blaustift des theologischen Zensors seines Amtes und der Provinzial, meistens ein Mann, der von Profanwissenschaften so gut wie nichts versteht, die Provinzialoberen, die ich hatte, die Jesuiten Höfel, Meschler, Lohmann, Rathgeb, besaßen nur die philosophisch-theologische Bildung des Ordens, entscheidet, ob das Manuskript veröffentlicht werden darf. Wenn man einwendet, der Orden muss so handeln, um seine innere Geschlossenheit zu bewahren, denn Denk- und Lehrfreiheit würden als zentrifugale Kräfte ihn auseinandersprengen, so erwidere ich, gewiss, aber eine durch Gesetz und Strafandrohung geschaffene Einheit und Einerleiheit der Denk- und Lehrweise, verbunden mit scharfer Bücherzensur, sind der Grabstein für wahres wissenschaftliches Streben, lassen freie, ungebrochene Fortentwicklung menschlicher Erkenntnis nicht zu. Wo wissenschaftliche Betätigung Zwecken dienstbar gemacht wird, die außerhalb der Wissenschaft liegen, kann diese Betätigung echte Wissenschaft nicht hervorbringen. Nun aber dient alles im Jesuitenorden und an erster Stelle die von ihm rein äußerlich betrachtet intensiv betriebene Wissenschaft den Ordenszwecken, vor allem der Kräftigung seines eigenen inneren Lebens, der Ausbreitung seiner Macht, der Vertiefung seines Einflusses auf die Menschen und weiterhin der Festigung der römischen Kirche mit all ihren weltlich-politischen Herrschaftsansprüchen. Krasse Tendenzwissenschaft aber ist keine Wissenschaft, wenn auch, ich komme darauf gleich zu sprechen, einzelne Leistungen einzelner Jesuiten wissenschaftlich sein können und sind. Aber das sind Ausnahmen gegen die Regel. Es ist Wissenschaft, nicht weil sie vom Jesuitenorden, sondern obwohl sie von ihm stammt. Es sind wissenschaftliche Zufälle. Unbarmherzig ist der Orden, wenn wissenschaftliche Leistungen von Mitgliedern in den Rahmen seiner Wissenschaft nicht passen. Zensur und Strafgewalt arbeiten dann unerbittlich. In den Jahren 1890 und 1891 war ich selbst Bücherzensor für die deutsche Ordensprovinz. Ich weiß also genau, wie es bei der jesuitischen Zensur zugeht. Da wird, wenn das Ordensinteresse entgegensteht, nicht die mindeste Rücksicht genommen auf persönliche Freiheit, auf feststehende Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung, auf individuelle Begabung. Die Zensur streicht und der Verfasser unterwirft sich. Die Strafgewalt züchtigt und der Gezüchtigte verstummt. Im letzten Jahre meines theologischen Studiums schrieb ein talentvoller, mit naturwissenschaftlichen Fragen sich besonders beschäftigender Mitscholastiker, der Jesuit Breitung, einen Aufsatz für das jesuitische Organ, Zeitschrift für katholische Theologie, die erscheint in Innsbruck, über die Sündflut. Breitung hielt die ethnographische Allgemeinheit der Flut, das heißt, dass alle damaligen Menschen außer Noah und seiner Familie umgekommen seien, aufrecht, ließ aber, gestützt auf die geo- und paläontologischen Forschungsergebnisse, die geografische Allgemeinheit der Flut fallen. Das heißt, er gab zu, dass nicht die ganze Erde, sondern nur die ganze bewohnte Erde überflutet gewesen sei. Der Artikel hatte die Provinzzensur passiert, in Rom bei der Oberzensur des Ordens fand er aber keine Gnade. Es war eine neue, gegen die Schrift verstoßende Lehre. Galileis Lehre war bekanntlich auch neu und gegen die Schrift verstoßend. Der Ordensgeneral Anderledi erließ ein Dekret, das die Ansicht von der geografischen Begrenztheit der Sündflut verbot. Als der Jesuit Breitung seine Studien beendet hatte, wurde er nicht, wie man wegen seiner Begabung und seiner Vorstudien allgemein erwartete, mit Naturwissenschaften beschäftigt, sondern er wurde zum Lehrer der untersten Klassen im Kollegium zu Ordrupshøj in Dänemark gemacht. Dort war er unschädlich. Was er jetzt wissenschaftlich treibt, weiß ich nicht. Einige Jahre später hatte der belgische Jesuit Hahn, Professor der Naturwissenschaft am Kollegium zu Arlon, ein Werk über die spanische heilige Theresia a Jesu veröffentlicht und war zu dem Ergebnis gekommen, dass einige auffallende Erscheinungen im Leben dieser Nonne, die bisher für Wunder und göttliche Gnadenerweise gehalten worden waren, hysterischer Natur seien. Das Werk wurde sogar von einer spanischen katholischen Akademie preisgekrönt. In Rom dachte man wiederum anders. Man zensurierte das Buch und der Orden entfernte den Verfasser aus seiner naturwissenschaftlichen Tätigkeit. Einer der berühmtesten Theologen des Jesuitenordens in der Gegenwart ist der Jesuit Domenico Palmieri. Auch er geriet in seinen theologischen Forschungen, ich weiß nicht mehr, um welchen Punkt es sich handelte, jedenfalls aber nicht um einen, der dogmatisch, das heißt durch höchste kirchliche Lehrautorität unfehlbar festgelegt war, mit der Zensur in Konflikt und musste infolgedessen vom Katheder herabsteigen.